jetzt segel doch los, fahrt los, nun schwimmt der Kahn längst, jetzt segel doch los. Die Tide gibt den Fahrplan, denn sonst sitzt man auf Schlamm. Nach Hamburg rauf, bloß nen Tag, nen halben zurück, doch mit etwas Salzwasser.